auf dem Podest. Wovon redest du? Regierst aus deinem Räubernest, gewaltig das Tabu. Du fütterst deinen größten Wahn mit Allmachtsfantasie. Und in deinem Fieberwahn lässt du vor dir knien. Träumt so ein Arsch wie du, vielleicht von einem Attentat, von Töten immer zu. Hast du noch als Kind ins Bett gepisst und Tiere gern gekriegt? So schließt du dich als Nihilist, als Führer dieser Welt. Hey du kleiner Hitlerklon, von deiner Sorte gibt's genug. Du inhaltsleere Mutation auf erbärmlichen Beutezug. Kleiner Führer mit Schaum vom Mund, warum schreist du immer zu? Du widerlicher Lumpenhund, worunter leidest du? Kleiner Wicht, die bösen Blick, warum weist dich niemand ein? Nimm mir einen kleinen Strick und häng dich auf, du Schwein. Die Welt, sie braucht dich nicht, niemand weint dir hinterher. Lebe wohl, du Bösewicht, auf nimmer Wiederkehr.